Andacht vom 7.7.2021, Reinhard Hirtler. Zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Wahres Leben. Das Leben ist gut, weil Gott gut ist. Gott ist so perfekt. Ich schreibe gerade mein Buch über das Herz. Ich studiere dieses Thema seit etwa 20 Jahren. Jetzt schreibe ich endlich mein Buch. Ich habe beschlossen, dass dieses Buch fertig ist, bevor ich zur nächsten Schule des Prophetischen und Übernatürlichen fahre. Es wird nicht nur ein Buch sein. Es wird als Buch erhältlich sein, aber es soll zusammen mit etwa 20 Meditationsübungen geliefert werden, die die Menschen lehren, damit ihre Herzen komplett verändert werden. Wir suchen schon ein Studio, in dem wir diese Übungen aufzeichnen können. Es wird unglaublich sein. Wir haben einen Studenten aus der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Seine Frau war letztes Jahr Studentin an der IPS. Sie war hochschwanger, als wieder ein IPS-Wochenende anstand. Es sollte um das Herz gehen. Ihr Mann wollte nicht zur IPS fahren, weil er bei der Geburt seines Kindes dabei sein und seine Frau nicht alleine lassen wollte. Die Frau aber schrieb mir eine Nachricht. »Reinhard, ich brauche deine Hilfe. Ich streite mit meinem Ehemann und niemand hier versteht mich. Alle sagen, ich sei verrückt, weil ich möchte, dass mein Mann an diesem Wochenende mit dem Thema Herz teilnimmt. Ich weiß, dass das sein Herz verändern wird. Ich sage ihm, er müsse dorthin, aber er will nicht. Bitte sag du ihm, dass er dorthin fahren muss.« Sie wohnen in Corenziba. Die IPS ist in Sao Paulo. Ich dachte bei mir, dass es in der Welt keine andere Frau gibt, die so verrückt ist, die die Veränderung des Herzens ihres Mannes wichtiger findet als die Geburt ihres Kindes. Aber klar, ein Kind bekommt man und man hat es für eine lange Zeit. Die Veränderung des eigenen Herzens aber ist für immer. Na gut, Gott gab mir Weisheit und wir konnten das Problem lösen. Also, mein Buch ist das, woran ich momentan den ganzen Tag lang arbeite. Es ist sehr aufregend. Ich studiere viel und trainiere mich selbst dabei. Zudem bin ich in einem speziellen Online-Trainingskurs aus Amerika, um ein Herzenstrauma-Therapeut zu werden. Dieser Fernkurs hat nichts mit christlichen Inhalten zu tun. Es geht aber darum, das Herz zu verändern. Es ist sehr spannend für mich, die Wissenschaft, die Psychologie und mein Verständnis der Bibel miteinander zu verknüpfen. Ich beschäftige mich auch mit Quantenphysik, denn das hat alles miteinander zu tun. In der Realität hinter dem Glauben steht auch Wissenschaft und hinter alledem steht Gott. Wie zum Beispiel die Schwerkraft wahr ist, so ist auch der Glaube wahr. Deshalb ist mein Herz so aufgeregt. Das Buch wird wohl Ende Oktober zu kaufen sein, denn nach meiner Arbeit wird es etwa 10 Wochen bei einem Übersetzer für Portugiesisch sein, dann muss es in die Druckerei, es braucht seine Zeit. Heute früh hat etwas mein Herz sehr berührt. Es geht um Philipper 3. Das hat mein Herz heute ergriffen. Paulus lässt in diesem Kapitel aus seinem Herzen fließen, was ihn bewegt. Er zeigt, was für ihn wirklich an erster Stelle steht. In Vers 2 sagt er: Hütet euch vor den Hunden. Hütet euch vor den schlechten Erntearbeitern. Hütet euch vor den Verschnittenen. Worüber spricht er da? Er benutzt starke Worte. Er redet über religiöse Menschen, die etwas zum vollbrachten Werk des Kreuzes hinzufügen. Ich bin mir sehr sicher, wenn Paulus heute lebte, würde er jedes mögliche Instrument benutzen, um Religion zu bekämpfen, und zwar härter, als er das damals tat. Denn das Leben der Christen ist heutzutage so infiltriert von Religion. Es gibt nur wenige Christen, die durch Religion nicht beeinflusst wurden. Ich teile meine Definition von Religion mit euch. Wenn man irgendetwas zum vollbrachten Werk des Kreuzes durch Jesus hinzufügt, das ist Religion. Denn solch ein Handeln verleugnet das vollbrachte Werk Christi. Zum Beispiel, wenn man denkt, man müsse nur lang und intensiv genug beten, um Gott zu etwas zu bringen. Das ist Religion. Gott muss nicht überzeugt werden. Paulus warnt vor den schlechten Arbeitern. Er schrieb an Christen, an die Gemeinde. Das sind harte Worte. Er sagt, jeder, der etwas zum vollbrachten Werk des Kreuzes hinzufügt, ist ein schlechter Arbeiter. Überlegt euch das. Wenn Jesus vom Dieb spricht, der nur kommt, um zu stehlen und zu rauben, da redet er von solchen Leuten. Paulus warnt vor religiösen Predigern. Ich sage euch dasselbe. Ich warne euch vor Menschen, die zum vollbrachten Werk des Kreuzes mehr hinzufügen und verlangen, dass ihr mehr dazu tut. Für mich war es eine schockierende Erfahrung, als mein Team einen Beitrag von mir im Internet veröffentlichte und die Menschen empört darauf reagierten, ohne zu verstehen, worum es ging. Ich beschloss dann, nicht darauf zu reagieren. Wir müssen uns nicht verteidigen. Ich las einige Kommentare und erkannte, alles, was wir tun, zeigt unser Herz. Die Leute, die so reagierten, zeigten ihr eigenes Herz. Hört zu, wir erleben so viele negative Dinge aufgrund unserer eigenen Herzen. Wenn wir nicht zu 100% überzeugt sind vom vollbrachten Werk des Kreuzes, werden wir immer schlechte Dinge erleben. Und dann geben wir Gott dafür die Schuld. Das ist Religion. Das sind böse Arbeiter, die etwas hinzufügen. Wenn ich etwas sage, das etwas zum vollbrachten Werk des Kreuzes hinzufügt oder davon wegnimmt, bin ich ein schlechter Arbeiter. Ich liebe es, großzügig zu leben, aber dafür versorgt mich Gott nicht. Ich kann nicht sagen, ich habe 3 Wochen gefastet, nun hat Gott mir gegeben. Das ist falsch. Meine Frau bat mich vor einiger Zeit um 21 Tage, um Zeit mit Jesus zu verbringen, zu fasten und zu beten. Sie beendet das heute. Es ist unglaublich. Sie schrieb ein ganzes Notizbuch voll mit Erkenntnissen, prophetischen Träumen, mit Wundern und Offenbarungen. Aber Gott antwortete nicht auf ihr Fasten. Was Jesus am Kreuz tat, ist so wunderbar. Debbie wollte eine Zeit haben, um alles zu erhalten, was für sie vorbereitet war. Die Möglichkeit hatte sich nicht verändert. Der Himmel hatte sich nicht verändert, sondern ihre Reaktion auf den Himmel hatte sich verändert. Sie erhielt mehr Zugang zu dem, was für sie bereitet war. Alles muss eine Reaktion auf das sein, was vom Himmel her vorhanden ist. Jetzt Vers 3. Denn die Beschnittenen, das sind wir, die wir im Geist Gottes dienen und unseren Stolz auf Christus Jesus gründen und unser Vertrauen nicht auf das Fleisch setzen. Es gibt in der Bibel 3 Gruppen von Personen. Erstens die Juden. Sie werden auch die Beschneidung genannt. Sie waren das Volk Gottes. Zweitens, die Völker oder Nationen. Und drittens, die Haushaltung Gottes. Das sind jetzt die Christen, also alle Menschen, die Christus angenommen haben, einschließlich der Juden. Zur Zeit des Paulus dachten viele noch, dass es eine Trennung gibt. Sie dachten, dass nur die Juden das wahre Volk Gottes waren durch die Beschneidung. Sie fühlten sich als Abrahams Nachkommen und als Beschnittene berufen. Alle anderen galten deshalb nicht als Volk Gottes. Aber durch Jesus veränderte sich das. Paulus schreibt hier: Wir sind die Beschneidung, wir sind das wahre Volk Gottes. Er macht einen Unterschied zwischen den Christen und den religiösen Leuten. Und was tun wir? Wir tun drei Dinge. Wir verehren Gott im Geist, wir freuen uns in Jesus Christus und wir vertrauen nicht aufs Fleisch. Wisst ihr, Anbetung ist Kapitulation. Anbetung in der Bibel hat nichts mit Musik zu tun. Das erste Mal, wo Anbetung in der Bibel vorkommt, ist, als Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Er sagte: Wir gehen, um Gott anzubeten. Und das tat Abraham. Er gab sich Gott ganz hin und legte seinen Sohn auf den Altar. Anbetung geschieht auf zweierlei Weise, wie wir hier in Philipper 3,3 lesen können. Erstens, Anbetung ist die komplette Hingabe an Gott und den Geist Gottes. In Römer 12,1 heißt es: Bringt euren Körper dar als das lebendige, heilige, wahre Opfer für Gott. Anbetung bedeutet, sich zu freuen in Jesus Christus. Wir haben unseren Stolz nur in Christus. Du meine Güte, das sind eine Million Dinge zum Freuen. Ich war mein Leben lang bei Pastorentreffen. Die meisten Pastoren verbrachten Stunden damit, ihre Verdienste aufzuzählen, aber nicht damit, Jesus anzubeten. Die Größe der Gemeinde war wichtig, die Dienste, die sie aufgebaut hatten, waren wichtig, ein schönes Gemeindehaus und Geld waren wichtig, aber das alles ist nichtig. Wahre Christen haben ihre Ehre und ihren Stolz nur in Jesus Christus. Jesus verändert sich nie. Deshalb können wir immer in ihm immer stolz sein. Denn er gibt nur Ehre und Herrlichkeit. Und es gibt nur Ehre und Herrlichkeit in Jesus Christus, sonst nirgends. Im originalen Griechisch bedeutet Glory, von etwas zu prahlen, anzugeben mit etwas und zugleich sich darüber sehr zu freuen. Deshalb ist ein Christ immer voller Freude. Ich habe eine herausfordernde Frage an euch. Wenn ihr alles verlieren würdet, alles, was ihr jetzt habt, eure Familie, euer Einkommen, euer Obdach, eure Arbeit, eure Freunde, einfach alles, könntet ihr euch dann noch freuen? Wenn nicht, habt ihr ein gefährliches Problem. Denn dann freut ihr euch mehr an Dingen als an Jesus Christus. Wenn ich alles verlieren würde, wenn ich ins Gefängnis gesteckt würde und man mich quälen würde, ich hätte immer noch Jesus. Und wenn man mich in Einzelhaft stecken würde, wäre ich in Jesus dort. Mein Jesus verändert sich nicht und ich hätte mehr Zeit, die ich mit ihm verbringen könnte. Das verstanden Paulus und Silas mitten in der Nacht, als es dunkel war in dem Gefängnis, als sie Schmerzen hatten und in Fußblöcken gefangen waren, das steht in Apostelgeschichte 26, da begannen sie, Gott zu loben und zu preisen. In Jesus Christus haben wir alles. Wir brauchen nichts anderes. Bei vielen Christen ist das anders. Wenn die Umstände sich ändern, ändert sich auch ihre Freude. Warum? Weil sie sich an Dingen oder Menschen freuen und nicht in Jesus Christus. Philipper 4,4 sagt: Freut euch im Herrn alle Zeit und in allem. Paulus schreibt das nicht, während er sich an einer Frau und an gutem Essen freut. Er war im Gefängnis, aber er hatte verstanden, es geht nur um Jesus Christus. Das Letzte, was Paulus in Vers 3 schreibt, ist: Wir setzen kein Vertrauen auf das Fleisch. Wenn das die Kirche endlich lernen würde. Viele Gemeinden werden wie Firmen geleitet. Wir haben Vertrauen auf den großen Musiker, der den Lobpreis leitet. Wir vertrauen dem Menschen, der gelernt hat, gut zu predigen. Wir vertrauen dem Menschen, der geübt ist, solch eine Veranstaltung zu leiten. Unser Vertrauen gilt nicht dem Fleisch. Paulus hat seine Erfahrungen gemacht. Er war beschnitten, er war Jude, er war ein perfekter Pharisäer. Er gehorchte dem Gesetz. Er setzte sich für seinen Glauben ein. Er war einer der gelehrtesten Männer jener Zeit, zusammen mit Gamaliel, der ein bekannter Lehrer des Gesetzes war. Aber Paulus achtete das alles wie Dreck, wie Müll, ja, wie Scheiße. Er sagt: Ich habe kein Vertrauen auf das, was ich erreicht habe. Ich vertraue nur auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Dann drückt er seine Sehnsucht aus, Christus besser zu kennen. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe in 2 Wochen vor 54 Jahren mein Leben Jesus gegeben. Und je länger ich ihn kenne, desto weniger kenne ich ihn. Und je weniger ich ihn kenne, desto mehr möchte ich ihn kennen. So ging es Paulus auch. Ich möchte ihn kennen. Aber niemand kannte Jesus so gut wie Paulus. Er hatte so eine tiefe Beziehung zu Jesus. Doch er erkannte die konstante Gefahr, dass man so schnell etwas zu Jesus hinzufügt. Nur eine Kleinigkeit. Das ist eine tägliche Herausforderung. Alles, was ich möchte, ihn besser kennen. Im Herzen Jesu gibt es einen Schrei. Er möchte seine Leute zurückbekommen. Er will seine Braut wiederhaben. Ich hatte einige spezielle Begegnungen mit Jesus. Ich weiß, er will seine Braut zurück in Intimität. Er möchte, dass wir sein Herz spüren und dass er sein Herz durch uns ausdrücken kann. Er wird in die Kirchen kommen und die Religion zerstören. Er kommt nicht durch seinen Zorn motiviert, sondern durch seine Liebe. Er will uns zurück. Er will unsere Herzen so überwinden, dass wir erkennen, dass er alles ist und alles um uns herum nichts außer Müll. Als Debbie sagte, sie wolle 21 Tage fasten und in der Stille auf Jesus hören, das war eine der größten Freuden für mich. Wenn Debbie zu mir gesagt hätte, ich möchte 21 Tage allein sein mit dir, nur wir zwei, du und ich. Das ist okay, ich würde das gerne mit dir machen, das ist nett. Aber wenn sie sagt, ich möchte 21 Tage mit meinem Jesus alleine sein, das ist das größte Geschenk, das sie mir machen kann. Denn er ist ihr Bräutigam. In ein paar weiteren Jahren werde ich nicht mehr ihr Ehemann sein, denn sie wird Jesus für immer heiraten. Das muss unser Herzensschrei sein. Jesus und nichts anderes. Nur du, Jesus. Du bist alles. Ich möchte dich herausfordern. Versuche, nichts anderes mehr anzustreben als nur Jesus und deine Beziehung zu ihm. Wenn er das Zentrum deines Lebens ist, wird es nichts mehr geben, was wichtiger ist. Ich habe etwas verstanden, was ich zuvor nie verstand. Und für mich wurde es zur Realität. Lange dachte ich das falsch. Ich dachte, wir führen hier auf Erden ein Leben mit Jesus und wenn das endet, dann folgt darauf ein Leben im Himmel. Ich glaube das nicht mehr. Ich glaube, dass durch das Kreuz in dem Moment, wo wir uns durch den Glauben mit Jesus verbinden, die Realität des Himmels in unser Leben kommt und dass wir in der Ewigkeit dieses Leben mit Jesus weiterführen. Paulus sagt, ich werde ganz erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Das deutet für mich auf eine Fortführung unseres hiesigen Lebens mit Jesus im Himmel hin. Ich gehe in den Himmel, wie ich die Erde verlasse. Und ich möchte mein Leben hier beenden in Intimität mit Jesus. Danach sterbe ich hier auf der Erde. Jesus, nur deine Worte haben Wert. Verstärke alle Worte, die von dir waren. Verbreite sie auf der Erde, wo Herzen offen sind dafür. Amen.